Erster Gott sagte zu Abraham, geh weg aus deinem Land und von deiner Familie. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Zweiter, ich mache aus dir ein großes Volk. Ich werde dich segnen und deinen Namen berühmt machen. Du wirst ein Segen sein. Dritter, ich segne die Menschen, die dich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich bestrafen. Alle Völker der Erde werden durch dich Segen bekommen. Vierter, Abraham ging weg, wie Gott es ihm gesagt hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Fünfter, Abraham nahm seine Frau Sarai und seinen Neffen Lot mit. Er nahm all seinen Besitz und seine Leute mit. Sie reisten nach Kanaan und kamen dort an. Sechster, Abraham wanderte durch das Land bis nach Sichem. Dort stand ein großer Baum. Damals lebten die Kanaaniter in diesem Land. Siebter, Gott erschien Abraham und sagte, ich gebe dieses Land deinen Kindern. Abraham baute dort einen Altar für Gott. Achter, er zog weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Er stellte sein Zelt auf. Dort baute er einen Altar und betete zu Gott. Neunter, danach reiste Abraham immer weiter in den Süden. Zehnter, es gab eine Hungersnot im Land. Deshalb zog Abraham nach Ägypten. Er wollte dort bleiben, weil es im Land kein Essen gab. Elfter, kurz vor Ägypten sagte er zu Sarai, ich weiß, dass du eine sehr schöne Frau bist. Zwölfter, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann töten sie mich und lassen dich leben. Dreizehnter, sag bitte, dass du meine Schwester bist. Dann sind sie gut zu mir und ich bleibe am Leben. Vierzehnter, als Abraham in Ägypten ankam, sahen die Ägypter Sarai. Sie sahen, dass sie sehr schön war. Fünfzehnter, die Beamten des Pharao sahen sie auch. Sie lobten sie vor dem Pharao. Dann brachte man sie in den Palast. Sechzehnter, der Pharao war wegen Sarai sehr freundlich zu Abraham. Er gab ihm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Diener. Siebzehnter, aber Gott schickte dem Pharao und seiner Familie schwere Krankheiten. Das geschah wegen Sarai, der Frau von Abraham. Achtzehnter, da rief der Pharao Abraham und fragte, was hast du mir angetan? Warum hast du nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Neunzehnter, warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Ich wollte sie heiraten. Hier ist deine Frau, nimm sie und geh. Zwanzigster, der Pharao gab seinen Männern einen Befehl für Abraham. Sie brachten ihn, seine Frau und seinen Besitz aus dem Land.